Abschnitt 205 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Sonja. Armut und Demut führen zum Himmel. Es war einmal ein Königssohn, der ging hinaus in das Feld und war nachdenklich und traurig. Er sah den Himmel an, der war so schön rein und blau, da seufzte er und sprach, »Wie wohl muß einem erst da oben im Himmel sein!« Da erblickte er einen armen, greisen Mann, der des Weges daherkam, redete ihn an und fragte, »Wie kann ich wohl in den Himmel kommen?« Der Mann antwortete, »Durch Armut und Demut. Leg an meine zerrissenen Kleider, wandere 7 Jahre in der Welt und lerne ihr Elend kennen. Nimm kein Geld, sondern wenn du hungerst, bitt mitleidige Herzen um ein Stückchen Brot. So wirst du dich dem Himmel nähern.« Da zog der Königssohn seinen prächtigen Rock aus und hing dafür das Bettlergewand um, ging hinaus in die weite Welt und duldete groß Elend. Er nahm nichts als ein wenig Essen, sprach nichts, sondern betete zu dem Herrn, dass er ihn einmal in seinen Himmel aufnehmen wollte. Als die 7 Jahre herum waren, da kam er wieder an seines Vaters Schloss, aber niemand erkannte ihn. Er sprach zu den Dienern, »Geht und sagt meinen Eltern, dass ich wiedergekommen bin.« Aber die Diener glaubten es nicht, lachten und ließen ihn stehen. Da sprach er, »Geht und sagt's meinen Brüdern, dass sie herabkommen, ich möchte sie so gerne wiedersehen.« Sie wollten auch nicht, bis endlich einer von ihnen hinging und es den Königskindern sagte. Aber diese glaubten es nicht und bekümmerten sich nicht darum. Da schrieb er einen Brief an seine Mutter und beschrieb ihr darin all sein Elend, aber er sagte nicht, dass er ihr Sohn wäre. Da ließ ihm die Königin aus Mitleid einen Platz unter der Treppe anweisen und ihm täglich durch 2 Diener Essen bringen. Aber der eine war bös und sprach, »Was soll dem Bettler das gute Essen?« behielt's für sich oder gab's den Hunden und brachte dem Schwachen, Abgezehrten nur Wasser. Doch der andere war ehrlich und brachte ihm, was er für ihn bekam. Es war wenig, doch konnte er davon eine Zeit lang leben. Dabei war er ganz geduldig, bis er immer schwächer ward. Als aber seine Krankheit zunahm, da begehrte er, das heilige Abendmahl zu empfangen. Wie es nun unter der halben Messe ist, fangen von selbst alle Glocken in der Stadt und in der Gegend an zu läuten. Der Geistliche geht nach der Messe zu dem armen Mann unter der Treppe, so liegt er da tot, in der einen Hand eine Rose, in der anderen eine Lilie und neben ihm ein Papier, darauf steht seine Geschichte aufgeschrieben. Als er begraben war, wuchs auf der einen Seite des Grabes eine Rose, auf der anderen eine Lilie heraus. Ende von Abschnitt 205. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.